dass diese Sachverständigen, Staatsbeamten ohne das Bürokratische der Beamtenschaft, ihre praktischen Vorbereitungsjahre hinter sich werden haben müssen, um als Experten und Sachverständige zu fungieren, und zwar als so gut bezahlte, dass es sie über den Verdacht und die Möglichkeit der Bestechung emporhebt, versteht sich von selbst. Wer hier immer wieder misstrauisch einzuwenden wüsste, dass alles Beamtenhafte den Todeskeim der Mechanisierung in sich trüge, der hat keine Ahnung von der Erneuerung und Neubelebung, die von der Reform des Wirtschaftslebens auszugehen imstande sein wird. Die vielen bis dahin unterdrückten ehrlichen Elemente der bodenständigen arischen Bevölkerung werden mit einer Liebe, einer Begeisterung, einem Selbstvertrauen sondergleichen den neuen Weg zu gehen wissen, wenn nur einmal die Reform vom Willen der Führerschaft ins Leben gerufen ihren Anfang nimmt. Diese Einwände sind armselig und zeigen nur, wie depraviert, korrumpiert und entseelt bereits der arische Mensch durch die Jahrzehnte seiner Entlebendigung geworden ist, dass er nicht mehr eigener Kraft, Güte, Reinheit, Liebe und Treue zu vertrauen vermag. Aber all diese dem arischen Menschen immanenten Kräfte, sie werden in erneuter Kraft und Herrlichkeit erstrahlen, wenn nur erst einmal eben diesem arischen Menschentum die Entfaltungsmöglichkeit wieder gegeben sein wird. Was wir jetzt zu sehen bekommen, ist ja nichts als eine Herde halb verjudeter, verkommener, entlebendigter, verschüchterter, irregeleiteter und entarteter Jammererscheinungen, die erst wieder sie selber sein werden, wenn die ihren tiefsten Wesen gemäßen Lebensbedingungen geschaffen sein werden. Wer dies nicht mit unbeirrbarem Glauben festhält und mit klarer Einsicht an die Ursachen heutiger Entartung blickt, der sei ausgeschaltet aus aller Beratung zukünftiger Fragen und soll mit seinem Skeptizismus und Pessimismus weiterhin den Schrittmacher der Judenschaft abgeben, die ja das Unwahrscheinlichste und Ungeheuerlichste erreicht hat, nur weil sie, ihrem Gotte und Geiste getreu, die unbeirrbare Zähigkeit und Ausdauer hatte, erkanntes Ziel zu Wirklichkeit und Tat zu formen. Ein großes Aufwachen und Aufflammen arischen Schöpferwillens und alles, was heute den Verzagten so zag und verschwommen vorschwebt, wird zu leuchtender Erfüllung gestaltet werden. Wer dies nicht glaubt, der glaubt nicht mehr an sich selbst und also recht begreiflicherweise auch nicht an die Kraft arischen Geistes in anderen. Er sei ausgeschaltet aus allen Aufwärtsstreben der arischen Menschheit und versinke in dem ihm vom Erzfeinde bereiteten Abgrund der so willig hingenommenen und anerkannten Verkommenheit und Verderbnis. Aber freilich, die Mittel, die die Staatsbank benötigen wird, werden ungeheure sein. Und so müssen wir denn immer wieder suchen, alles das dem Staate zu eigen zu geben, was einer der Verstaatlichung gemäßen Formulierung unterordnet werden kann. Da aber ist die moderne Menschheit von einer eigenartigen Sache heimgesucht, deren eine in Formel gebrachtes Wirken einer Umkehrung, das für das Wesen des Staatlichen gemäßen gleichkommt, die Reklame. Denn während wir als die Formel für alles zu Verstaatlichenden den Satz »Alle für einen, einer für alle« erkannten, müsste die Formel für das heutige, die Großstädte der Welt wie eine ansteckende Seuche überflutende Reklamewesen lauten, einer, der Reklamewerber, für alle, die kaufen Sollenden, alle für einen. Denn alle, die ganze Mitwelt, belästigt und vergewaltigt ja der Verreklamemacher mit seiner Ware, auf dass alle gezwungen seien, ihm und seinem Produkte vor dem meist gleichwertigen der Konkurrenten den Vorzug zu geben. Die Belästigung, Vergewaltigung und Hypnose, die dieser eine seinem Verdienste zur Liebe der Allgemeinheit auferlegt, kann und soll dadurch wettgemacht werden, dass die Kosten dieser Vergewaltigung aller eben allen zugutekommen. Daher ist es oberstes Gebot arischen Wirtschaftslebens, dass das Reklamewesen verstaatlicht wird, damit die gesamten Einkünfte dieses im Grunde als Missbrauch zu bezeichnenden Verfahrens der Gesamtheit zugutekommen. Das Ärgerliche aber und Empörende, das für jeden arisch Denkenden in der Anmaßung und Belästigung der Straßenankündigungen mit ihren grellen und aufschreckenden Licht- und Farbenscheußlichkeiten liegt, wird versöhnend gemildert durch das frohe Bewusstsein, dass diese psychagogen Kniffe der Händlerwelt doch wieder allen zugutekommen. Nicht aber die Plakate der Straße allein müssen dem Staate zugutekommen. Ganz anders verheerend hat auf das Geistesleben bisher die ungeheuerliche Tatsache eingewirkt, dass unsere Zeitungen und Zeitschriften eigentlich nur leben können durch das Anzeigenwesen und dass sie mithin zugrunde gehen müssen, wenn sie einerseits nicht genug Anzeigen erhalten, andererseits aber eben diese Anzeigen nicht erhalten, wenn der Inhalt der Veröffentlichungen den Wünschen der Anzeigenden irgend zuwiderläuft. Dass derartig die Händler Herren des Geisteslebens und also die Mörder aller arischen Kultur werden musste, ist so einleuchtend, dass man erschüttert vor der Ohnmacht und Impotenz arischer Menschheit staunen muss, die sich diese Ungeheuerlichkeit widerstandslos bis zum heutigen Tage gefallen ließ, auch ohne nur den schüchternsten Versuch gemacht zu haben, sie aus der Welt zu schaffen. Abermals kann man und muss man zu dem erschütternden Urteil gelangen, dass der Arier seinen Untergang redlich verdient habe, durch seine Taten unfähige Verblödung, Ohnmacht und Erschlaffung allen Erscheinungen des modernen Fortschrittes gegenüber. Mit einigen streng, eindeutig und klar ausgesprochenen Gesetzen aber wäre dieses vielleicht größte aller Verbrechen am Geiste unserer Tage aus der Welt geschafft. Sie nicht geahnt, gedacht, ausgesprochen und durchgesetzt zu haben, das ist und bleibt das schwere, an sich selber begangene Verbrechen der arischen Menschheit, für das heute die schon kaum mehr bewusst fassende Kraft besitzende Enkelgeneration so furchtbar büßen muss. In dem Augenblicke aber, wo das gesamte Zeitungsinseratwesen in der Hand des Staates sich befindet, hat die Beeinflussung und Vergewaltigung des Zeitungsinhaltes durch den Händlergeist der Inserierenden aufgehört. Die gesetzliche Regelung dieser Verhältnisse aber muss folgende werden. Das gesamte Anzeigenwesen von Zeitungen und Zeitschriften gehört dem Staate. Das hierfür verwendete Papier wird auf Staatskosten geliefert, sodass die jeweilige Zeitschrift nur für das Papier ihres Textes aufzukommen hat. Infizierung des Textes durch Anzeigen ist nach solcher Voraussetzung unstatthaft. Aus dem Gesamtreingewinn aus den Inseraten unterstützt der Staat die Staatserhaltenden, das heißt von arischen Unternehmen und Schriftleitern geführten Zeitungen und Zeitschriften mit einem gleichen Beitrag für Zeitungen respektive Zeitschriften. Den Inserenten ist es zwar gestattet, das Organ anzugeben, in welchem ihr Inserat erscheinen soll, bei solch völliger Trennung aber von Inseraten und Textstoff ist es völlig ausgeschlossen, dass Menge oder politische Richtung der Inserate auf den Erfolg und die Beliebtheit des Blattes einwirken. Ganz allmählich werden derart die Blätter, welche sich dank ihrem Inhalte die meisten Leser erwerben, auch die mit Inseraten meist beschickten werden, ohne dass dies irgend auf die Richtung des Blattes einzuwirken imstande wäre. Man sieht, Voraussetzung solcher Neuordnung ist selbstverständlicherweise eine Neuregelung des Zeitungswesens, in dem Sinne, dass nur geprüfte und zugelassene Journalisten und Unternehmer Zeitungen leiten, herausgeben und redigieren dürfen.